Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Christoph R. Sputnik Heimspiel. Bring your head and look up at the sun. We're never leaving. Spread your wings and watch yourself become. DJ-Set bei Sputnik. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Christoph R. The music was new, black, polished chrome and came over the summer like liquid night. Like liquid night. Like liquid night. We'll be right back. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Christoph R. DJ-Set bei Sputnik. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Christoph R. in reality, it is a man's true destiny, which is always within himself. Auch mal für tausende Party-Peeps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. Explore your future. Jetzt mit Christoph R.